Urlaub in Lorette. Sie kam aus Lettland mit dem Flieger. Sie sucht für heute noch ein Bett und einen, der sie ganz doll lieb hat. Er kommt aus Duisburg, das liegt in Deutschland, hat ein Hotelzimmer für zwei. Und sie fragt, was fängt alles mit F an? Ja, vielleicht fällt dir da was ein. Komm, wir spielen Stadt, Land, Orgasmus. Ich zähl bis F und du sagst Stopp. Wir spielen Stadt, Land, Orgasmus. Wir sind zu laut für stille Post. La la la la la. Mit dem Bus. Er wollte schon immer mal nach Spanien. Hat all sein Geld verloren im Suff und kann den Rückflug nicht bezahlen. Sie liebt Mallorca, doch kommt aus Mannheim. Und sie geht gern mal mit nem Mann heim. Und außer Frankfurt und außer Frankreich fällt ihr bestimmt noch was mit der Fein. Komm, wir spielen Stadt, Land, Orgasmus. Ich zähl bis F und du sagst Stopp. Wir spielen Stadt, Land, Orgasmus. Wir sind zu laut für stille Post. Komm, wir spielen Stadt, Land, Orgasmus. Ich zähl bis F und du sagst Stopp. Wir spielen Stadt, Land, Orgasmus. Wir sind zu laut.